Seid ihr ein Christ? Ja, ich bin durch Gottes Gnade ein Christ. Ja, das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Bin ich am letzten Sonntag, glaube ich, in der Predigt drauf kurz eingegangen. Die erste Gnade kann man sich auch gar nicht verdienen. Das ist ein reines Gnadengeschenk. Gnade ist immer ein Geschenk vom lieben Gott, aber hier ist auch eine Gnade, die man gar nicht verdienen kann. Das bedenkt man natürlich viel zu wenig, ist ja die zweite Frage, die nochmal sagt,